his hand. Yet he will never get into our land. Yet he will never get into our land. Oh, love me to the end. Love me to the end. Love Me to the End vom Album Dark Star, das 1991 erschien. Als das Duo, verstärkt durch zwei weitere Mitspieler, seine Musik im Anschluss zu diesem zweiten Album auch auf der Bühne präsentierte, avancierten Deine Lakaien zu einem wesentlich erfolgreicheren Unternehmen. Irgendwo zwischen Klassik, Folk, Techno, Rock, Industrial und Mittelalterklängen hatte sich nun ihr Sound eingependelt und stand mittlerweile einzigartig da. Das Duo, das ihren Namen einer Textzeile der einstürzenden Neubauten entnahm, wurde auf einmal eine gefragte Liveband und die CDs verkauften trotz kleiner Plattenfirma in fünfstelligen Dimensionen. Obwohl Ernst Horn in München blieb und es Alexander Veljanov nach Berlin zog, gestaltete sich die weitere Zusammenarbeit trotz der großen Entfernung durchaus fruchtbar. Alexander Veljanov und Ernst Horn. Anfangs war es natürlich ein bisschen mühseliger, so mit Mitfahrzentrale. Und damals gab es auch technisch noch nicht die Möglichkeiten, so. Also es war heute alles ein bisschen einfacher. Und ja, arbeiten schon ganz gut miteinander, ohne dass wir zusammensitzen. Es hat auch Vorteile, weißt du, wenn der Alexander kommt oder ich komme ja auch nach Berlin und so, dann wird wirklich gearbeitet. Ne? Mhm. Und dadurch, dass jetzt die Live-Musiker auch in Berlin sitzen, jedenfalls drei von den vieren, bin ich natürlich schon wirklich sehr viel da. Für die filigranen Kompositionen der Gruppe schreibt sich Ernst Horn verantwortlich. Das musikalische Multitalent hat in Freiburg und Hamburg klassische Musik studiert und arbeitete als Dirigent und Pianist in München. Außerdem komponierte Horn Musik für Theater und Hörspiel und hat mit seinen Nebenprojekten Kantal und Helium Vola als einer der ersten weltweit Trends gesetzt. Wie Techno-Rhythmen, mittelalterliche Gesänge und Instrumente zu einer neuen Symbiose verschmelzen können, demonstrierte er hier eindrucksvoll, ohne zu sehr in Klischees à la Enigma zu verfallen. Der Soundtüftler, der seine bizarren Klangkreationen mit einer ganzen Sammlung von ausgefallenen Synthesizern verwirklicht, gibt sich im Interview eher bescheiden. Perfektionist bin ich auch überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur ein ganz banaler Home-Recorder, so wie alle. Und der Perfektionismus, der hat eher mit irgendwelchen Neurosen zu tun. Das ist einfach fürchterlich, weil du drehst es und du kommst, manchmal machst du ja auch wieder das, was du irgendwie ein paar Tage vorher angefangen hast. Da kommst du dann wieder zurück. Aber diese Irrwege gehören anscheinend zu der Arbeitsweise. Man muss den Punkt finden, wo man sagt, jetzt ist Schluss. Ne? Ernst Horn, mittlerweile weit über 50, zählt zu den dienstältesten aktiven deutschen Musikern. Um in seinem Beruf zu überleben, hat er schon einiges über sich ergehen lassen müssen. Ich habe ja schon so lange Musik gemacht. Ich habe ja auch schon auf einer Metzgerinnung Klavier begleitet, auf dem Innungsfest und habe da so eine Dauerwurst gekriegt und in irgendeinem Weinfestzelt mit lauter Besoffenen da Operetten geklimpert und so. Also, du lieber Gott, also man wird dann schon ein bisschen toleranter. Ernst Horn lässt in seinen Kompositionen viel Platz für die Stimme Veljanovs. Dementsprechend setzt sich Veljanov mit dieser Aufgabe auseinander. Auch beim neuen Album gab es wieder Überraschungen und spontane Momente. Bestes Beispiel ist Vivre. Also es war einer der vielen Titel, Demos als Klavierversion, die er mir angeboten hat. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, das gefällt mir, aber ich kann es nicht. Weil ich ganz intuitiv vom Bauchgefühl wusste, ich will dieses Lied nicht in Englisch singen. Es war ganz klar da, dieses Gefühl, ich will es nicht in Englisch singen. Und dann dachte ich mir, na, vielleicht Deutsch. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, dass diese Melodie mit deutschem Text und mir als Sänger auch nicht geht. Und sehr schnell wusste ich, es sollte eigentlich Französisch sein. Habe es dann erstmal weggepackt. Wirklich in allerletzter Minute, in der Nacht vor unserem letzten Aufnahmetag, habe ich den Text geschrieben, habe ihn im Studio gesungen und einfach so begeistert. vie comme rêve, pour ton ami. Vivre la nuit comme rêve, pour ton ami. Vivre le jour comme rêve, pour mon ami. Vivre le mort comme rêve, pour mon ami. Je voudrais pouvoir sourire dans mes rêves. Je voudrais pouvoir danser dans mes rêves. Tu voudrais pouvoir chanter dans mes rêves. Tu voudrais pouvoir rester dans mes rêves. Pouvoir sourire, pouvoir chanter, pouvoir rester, pas expliquer, seulement rester. Vivre les rêves, mon ami, pour être vie. Vivre les rêves, mon ami, pour être nuit. Vivre les rêves, mon ami, pour être en jour. Vivre les rêves, mon ami, pour être en mort. Je voudrais pouvoir sourire dans mes rêves. Je voudrais pouvoir danser dans mes rêves. Tu voudrais pouvoir chanter dans mes rêves. Tu voudrais pouvoir rester dans mes rêves. Sourire, pouvoir chanter, pouvoir rester, pas expliquer, seulement rester. Obwohl deine Lakaien so etwas wie eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musiklandschaft sind, werden sie von Kritikern immer wieder gerne gemieden und abgetan. Zu naheliegend ist das Image der sogenannten Grufti-Szene, das der Gruppe schnell nachgesagt wird. Kein Wunder, die Lakaien sind wie ihre Fans meist schwarz gekleidet und benutzen, wie in dieser Szene sehr verbreitet, überwiegend dunkle Metaphern in ihren Texten. Während einschlägige Magazine, die sich auf diese schwarze Szene spezialisiert haben, das Duo wie Superstars behandeln, stoßen sie bei anderen Musikzeitungen immer wieder auf Ablehnung. Aber wenn man so lange dabei ist wie wir, dann kann man auch so ein bisschen verfolgen, wie sie sich immer wieder sprechen, was auch uns betrifft. 1993 hat die Spex einen Artikel über uns gemacht, wo wir ziemlich gelobt wurden. Und danach wurden wir dann überhaupt wieder boykottiert. Also das ist... Oder The Rolling Stone, der mich mal als deutschen Nick Cave bezeichnet hat, völlig übertrieben und dann wieder dann gar nichts mehr schreibt. Oder Musik Express, der unsere Live-DVD den Himmel lobt und jetzt wieder sagt, die Band geht uns nichts an. Also es ist auch ganz inkonsequent. Und das Gleiche geht natürlich auch für die Musiksender. Da wechseln Leute und auf einmal Daumen hoch, einmal Daumen runter. Und wenn man sich darüber aufregt, dann kann man es eh lassen. Die sogenannte Grufti- oder Gothic-Szene fristet schon seit Jahrzehnten, fernab vom großen Mainstream, ein gesundes Dasein. Hier haben sich, ähnlich wie auch im Rock oder Hip-Hop, die unterschiedlichsten Strömungen und Marktstrukturen gebildet. Und es ist ein eigener Mikrokosmos um die Liebhaber düsterer Klänge entstanden. Beispielsweise auf dem Wave-Gothic-Treffen in Leipzig kommen Jahr für Jahr zehntausende Menschen zusammen, um Konzerte zu sehen, über mittelalterliche Märkte zu schlendern und einfach nur in friedlicher Koexistenz Gleichgesinnte zu treffen. Deine Lakaien waren von Anfang an ein Teil und auch Aushängeschild dieser Szene. Seit einigen Jahren haben allerdings auch szenefremde Musikproduzenten die Gothic- und Wave-Welt für sich entdeckt und versuchen nach erfolgreich absolvierten Castingshows im Stil von Deutschland sucht den Superstar künstlich neue Sternchen im schwarzen Look auf den Markt zu bringen. Ein klares Zeichen dafür, dass die schwarze Szene, die im Kern viel lieber Underground sein will, den Weg in den Pop-Mainstream gefunden hat. Für jemand, der so lange dabei ist wie Veljanov, eine sehr unangenehme Entwicklung. Was da alles schwarz lackiert rumrennt, also das ist ja wirklich teilweise Bon Jovi schwarz angemalt. Ich will keine Namen nennen, auch internationale Bands, die sehr erfolgreich sind. Ja. Das ist wirklich musikalisch Bon Jovi oder ähnliches mainstreamiges 0815-Gedudel, einfach nur schwarz angemalt. Und tatsächlich ein berühmtes Beispiel einer finnischen Band, die vor einiger Zeit irgendwie sehr, sehr erfolgreich wurde, wo tatsächlich die deutsche Plattenfirma das Video neu drehen hat lassen, weil es nicht gruftig genug aussah. Wo man dann dem Sänger auf einmal irgendwie ein Grufti-Styling verpasst hat. Also das sind... Jede Frau, die nicht bei drei auf dem Baum ist, wird in Samtkleid gestülpt und die Titten werden hochgeklebt und das wird dann als Gruft verkauft heutzutage. Das ist schon extrem scheiße. Thank you. In der schwarzen Szene, in der mögliche Ironie und Ernsthaftigkeit so eng beieinander liegen und bei der Image eine große Rolle spielt, werden Zwischentöne oft nicht beachtet. Hier gibt es Bands, die bewusst mit sexuellen Tabus spielen, um aufzufallen, und Neo-Folk-Formationen, die sich in Nazi-ähnlichen Uniformen auf der Bühne präsentieren. Nirgendwo wie hier ist der Grat zwischen Kunst und Geschmacklosigkeit so schmal. Erfahrungen von Ernst Horn? Ich kann mich erinnern an eine Listening-Session eines sehr bekannten Aktionskünstlers, also von dem ich auch weiß, dass er ein Linker ist, ne? Und er hatte irgendwie so also einen Song gemacht, Ich liebe meinen Hitler. Und er hatte tatsächlich eine Dogge, die hieß Hitler. Und er hat ein unglaublich lustiges Bildband darüber gemacht. Der hat halt ganz naiv gedacht, das könnte auch als Song. Und da würden sich die Leute auch drüber lachen, über diesen Gag. Und dann hat die Plattenfirma gesagt, nein. Das hatte dann auch noch einen ziemlich heftigen Rhythmus. Glaub mir, da gehen ganz bestimmte Leute auf die Tanzfläche und nehmen das so eins zu eins und kapieren überhaupt nicht, wie du das gemeint hast. Können wir nicht machen, das hat er dann auch eingesehen. Auch deine Lakaien gehören zu den gerne falsch verstandenen Bands. Veljanov beschreibt im Text von Reincarnation, einem Song aus den frühen Tagen der Band, den Prozess der Wiedergeburt als Tortur. Oder der Titel Lass mich, der eigentlich eine ironische Abrechnung mit der Fetisch- und Sadomaso-Szene sein sollte, avancierte in genau dieser Szene zum Hit. Alexander Veljanov? Bei Reincarnation wurden wir auch missverstanden, haben uns alle als Esoteriker-Band gesehen, das war das totale Gegenteil eigentlich. Und Lass mich als eigentlich Seitenhieb auf ein Genre und natürlich auch auf gewisse Fetisch-Ambitionen wurde dann teilweise wirklich für bare Münze genommen. Weiß, wie es aussieht. Deine Lakaien haben sich über Jahre zu einer eigenständigen Liveband entwickelt. Hier stellte sich anfangs, wie bei allen elektronischen Projekten, die im Studio entstehen, die Frage nach einer spannenden Umsetzung auf der Bühne. Deine Lakaien lösten das Problem mit zusätzlichen Live-Musikern wie Geigern und Gitarristen, die das Duo auf Tourneen unterstützen. Darüber hinaus gibt sich Soundtüftler Ernst Horn bei Konzerten nicht damit zufrieden, seine Soundspielereien als Playback zu starten. Fast wie ein Rick Wakeman vor 30 Jahren baut er auf der Bühne stattdessen eine Keyboard-Burg um sich herum auf, um während der Show optimale Kontrolle und Improvisationsfreiheit zu haben. Obwohl er sich immer wieder mit der Anfälligkeit seiner elektronischen Musikinstrumente arrangieren muss, liebt er genau diese Herausforderung. Das ist ein ständiger Kampf. Ich bin da auch noch nicht fertig, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche halt immer wieder, das dann flexibel zu gestalten, dass ich also entweder die Sachen sowieso irgendwie mit der Hand kloppe auf die Tasten und die Samples oder eben so mit kleinen Rhythmuselementen, die miteinander kombiniere und was. Aber die Computerprogramme sind leider da in der Beziehung noch nicht so, wie es idealerweise wäre. Das ist ein ewiger Kampf, aber ich finde, irgendwo lohnt sich's. Die Verschiedenheit der beiden Köpfe des Lakaien-Duos kommt besonders dann zutage, wenn es um die Frage geht, ob sie gerne auf Tour sind. Für mich ist es einfach schön, auf Tour zu sein. Ich bin gern unterwegs und ich bin gern mit Leuten zusammen. Musikalisch, je nachdem, bei Festivals ist es halt Stress pur wegen der Elektronik. Bei den Konzerten auf der Tour geht es etwas besser, aber da bin ich ja auch sehr, sehr viel mit der Technik beschäftigt. Bei den Akustikkonzerten ist es wieder etwas anders, weil ich da doch mehr so musizieren kann am Klavier und auch ein bisschen freier bin. Aber wie gesagt, also für mich ist das Schönste so Reise. Ich bin das genau Gegenteil. Also mir fällt das Touren immer schwerer. Und das ist für mich extreme Anstrengung. Und ich fühle mich auch auf Tour nicht wohl. Also ich bin nicht jemand, der gerne jede Nacht in einem anderen Hotelbett liegt. Und Festivals sind noch schlimmer. Also ich hasse Festivals, ehrlich gesagt. Obwohl ich natürlich sagen muss, ein gutes Konzert ist das Schönste, was es gibt. Also es kann kein Studio oder sonst was ersetzen. Ein wirklich gutes Konzert, wo alle auf der Bühne miteinander musizieren und verschmelzen, das ist unglaublich schön. Aber die anderen 20 Stunden, die du auf der Tour verbringst, die sind für mich eine Hölle. Also ich bin da echt sehr... Man fällt so schnell in so einen Debilzustand. Man nimmt sich immer wahnsinnig viel vor und Bücher mit und klassische Musik. Und am Ende... ist man ferngesteuert. Ja, es ist alles so, das Essen wird einem ständig hingestellt und das Bettchen wird einem gemacht und man ist einfach nur da, um irgendwie abends auf die Bühne zu gehen. Waterfall, running down the hill. Waterfall, waterfall. Mind Machine vom dritten Album Forest Enter Exit, das 1993 den Sprung in die deutschen Albumcharts schaffte. Seitdem halten deine Lakaien unbetroffen von aktuellen Trends ihr Erfolgslevel. In der deutschen Musiklandschaft sind sie schon fast ein Phänomen, weil jedes ihrer Alben fünfstellig verkauft und gerade ihre Live-Konzerte eine solide finanzielle Basis für die Gruppe darstellen. Weil ich glaube dann, dass unsere Musik nicht dafür gemacht ist, in Deutschland Stadien zu füllen. Wir halten jetzt seit eigentlich 10 Jahren dieses Level, dass wir zwischen 1.000 und 2.000 Zuschauern ziehen in ganz Deutschland, egal in welcher Region. Aber wir werden niemals den Schritt zur Stadionband machen und das wollen wir auch gar nicht. Aber wir glauben an die Möglichkeit, in anderen Ländern auch ein Publikum in der Größenordnung zu finden. So wie das auch eine Nick Cave zum Beispiel geschafft hat, der ja auch weltweit erfolgreich ist, aber überall auch auf so einem Level ungefähr. Ein Aspekt dieses Erfolges ist sicher auch das Image von Sänger Veljanov. Er erfüllt das Klischee eines Berufsmelancholikers perfekt. Stets schwarz gekleidet, als visualisierter Prototyp der schwarzen Szene, hat er so manches Frauenherz höher schlagen lassen. Dieses Image wurde ihm mit zunehmendem Erfolg von Deine Lakaien allerdings auch lästig. Die Geister, die er selber rief, wurde er so schnell nicht mehr los. Ich war ja immer Prince of Darkness, der deutsche Düsterprinz. Und dieses Image habe ich natürlich teilweise auch kultiviert, persifliert, habe mich daran gerieben und gestoßen, habe es bedient und habe es verworfen, habe mich unbeliebt gemacht durch mein erstes Soloalbum, das ja alle sowas von, die waren ja beleidigt, dass ich da mit Country ankomme auf einmal und mit Rock und mit allem Möglichen, nur nicht mit Darkwave. Aber es war für mich auch wichtig, damit ich nicht wahnsinnig werde von diesem, auch auf der Bühne stehen. Vielleicht ist es mir auch im Laufe der Jahre immer schwerer gefallen, auf Tour zu gehen, weil das unglaublich viel von einem nimmt, wenn man so im Mittelpunkt steht, wie ich als Sänger das dann doch meistens war. Jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr so. Aber in den 90ern fand ich schon, dass es an der Grenze zum Unerträglichen war. Also auch dieses ständig berührt werden von irgendwelchen völlig weggetretenen jungen Mädchen, die da stehen. Und also da kann man schon verrückt werden oder auch völlig arrogant und schrecklich kann man da werden, glaube ich. Oder auch paranoid, wenn einem die Fans bis an die Haustüre folgen und man zum Opfer jugendlicher Projektionen wird. Na, ich habe ja eine Sammlung von Fanbriefen, die das ganz gut dokumentiert. Ich werde sowas natürlich niemals veröffentlichen, aber das geht wirklich in Bereiche, wo eigentlich professioneller ärztlicher Rat nötig ist. Ich sage das jetzt ohne bösen Beigeschmack. Es sind wirklich, also wenn du von einer Person immer wieder Briefe bekommst, wo so nächtliche Visionen und Traumvorstellungen in Kombination mit dir als Figur und der Musik dir geschrieben werden, dann kriegst du auch schon ein bisschen Schiss. Und am beunruhigendsten fand ich eine Phase, wo tatsächlich eine Frau an unsere Wohnungstür Blumen gehängt hat, Briefe ohne Porto im Briefkasten und wo drin stand, wie glücklich muss sie sein, also wo sie meine Frau meinte und ich habe euch gesehen und du wusstest, sie weiß und beobachtet mich, wo ich wohne, wo meine Frau, wer meine Frau ist, also das hat mich schon sehr beunruhigt. Fight in the green and again, I feel the shoot. fighting the green end again and again. I feel the shooting pain and again. I hide myself behind a wall of disdain. Reach for a saving hand and again. At the slightest touch in vain. Das war Rock etc. mit einer Sendung über das deutsche Duo Deine Lakaien von Thomas Elbern.